Kundgabe 4970. Empfangen durch Bertha Dudder am 20.09.1950. Verkörperte Lichtwesen. Ohne Rückerinnerung. Vorläufer. Die mir dienen wollen, denen sei Folgendes gesagt. Der Geisteszustand der Menschen, die schon in der letzten Zeit leben, erfordert eine besondere Hilfe von Seiten der Lichtwesen, die in meinem Auftrag tätig sind, im geistigen Reich, sowohl als auch auf Erden, wo solche in großer Anzahl als Mensch verkörpert sind, um eine erlösende Mission zu erfüllen. In welcher Weise die Lichtwesen wirken und ihnen Hilfe leisten, ist klar ersichtlich für die Menschen, die ihre Übermittlung von Geistesgut entgegennehmen, weil sie wissen, dass nur durch Zuwendung meines Wortes aus der Höhe den Menschen Hilfe gebracht werden kann in ihrer geistigen Not. Bei der allgemeinen geistigen Verflachung wäre es völlig unmöglich, dass sich mein Wort Eingang verschaffen könnte unter der Menschheit, weil diese weder die Verbindung herstellen würde mit der geistigen Welt, noch aus dieser Welt Kundgaben entgegennehmen wollte und könnte. Darum muss die Lichtwelt vermittelnd wirken. Es müssen Lichtwesen sich geeignete Gefäße auf Erden suchen, in die sie die Ausstrahlungen meines Geistes einfließen lassen können. Und, so daran Mangel ist, steigen die Wesen des Lichtes selbst zur Erde, um als Mensch verkörpert ein Bindeglied zu sein zwischen den Menschen und der geistigen Welt, um Mittler zu sein zwischen mir und den Menschen. Es sind also in der letzten Zeit vor dem Ende, in der ihr Menschen schon lebt, in großer Anzahl Lichtwesen verkörpert, um euch zu helfen, die ihr verblendet seid und unwissend, die ihr verkehrt lebt und darum euch in großer Not befindet. Ihr selbst wisset nicht um den geistigen Tiefstand und seine Folgen. Und so euch das Wissen darüber zugeführt wird, glaubet ihr nicht daran. Doch die Welt, da es Licht ist, birgt Bewohner, die voll Entsetzen auf das Treiben in dem Dunkel der Erde blicken. Und sie wollen euch zu Hilfe eilen, um noch zu retten, die keinen Widerstand leisten und sich ihrer Führung hingeben. Es sind aber dennoch Menschen, die euch also helfen und belehren wollen. Darum erkennet ihr sie nicht, wie auch sie selbst sich nicht erkennen als Wesen von oben, wenngleich sie als Mensch ernsthaft nach oben streben. Es sind Menschen, gleich euch und doch mir zugewandten Willens, denen mein Gegner nichts mehr anhaben kann, weil sie schon mein geworden sind, bevor sie zur Erde kamen, um der notleidenden Menschheit willen. Sie wollen euch das Licht bringen, das sie von mir ständig empfangen und das gleichzeitig Kraft ist, zur Höhe. Doch auch dessen sind sie sich nicht bewusst, dass sie freiwillig zur Erde gekommen sind, denn ihr Ringen nach oben muss den Mitmenschen deutlich ersichtlich sein, um diese zum Gleichen zu veranlassen. Ein Lichtwesen, das erkennbar wäre als solches, kann den Menschen nicht als Vorbild dienen, weil die mit allen Schwächen und Fehlern behafteten Menschen sich dann nicht fähig fühlen würden, jemals dieses Vorbild zu erreichen. Nur ganz besonders hohe Geistwesen wissen um ihre Mission und ihre Herkunft und lassen auch die Menschen darum wissen, wenngleich sie keinen Glauben finden bei ihnen. Solche hohen Lichtwesen sind aber auch erkenntlich jedem, der erkennen will, denn ihre Mission ist dann stets, öffentlich zu wirken und nicht im Verborgenen, weil dann nicht nur einzelne Menschen, sondern alle Menschen Kenntnis nehmen sollen von übernatürlichem Wirken, von der Kraft und Macht und Herrlichkeit dessen, der Herr ist über Leben und Tod und über die gesamte Schöpfung, der seine Geschöpfe nicht versinken lassen will in die Finsternis und darum ein überaus hell strahlendes Licht aus der Höhe sendet. Und ein solches Licht wird Zeugen von mir und von sich reden machen. Und so es erstrahlt, wisset ihr, dass ihr kurz vor dem Ende steht, dass nur noch eine kurze Gnadenfrist den Menschen gegeben ist. Denn wenn jener nicht gehört wird und sein Mahnruf erfolglos bleibt, dann gibt es keine Rettung mehr für die entgeistete Welt. Dann ist das Ende unwiderruflich gekommen, wie es verkündet ist, in Wort und Schrift. Amen.